Egon Friedell, Kulturgeschichte der Neuzeit. Die Krise der europäischen Seele von der Schwarzen Pest bis zum Ersten Weltkrieg. Drittes Buch, Aufklärung und Revolution. Vom Siebenjährigen Krieg bis zum Wiener Kongress. Willkommen zur 46. Ausgabe der kommentierten Radiolesung auf Orange 94.0. Mit der heutigen Folge beginnen wir das dritte Buch, das 1928 als zweiter Teil des zweiten Bandes bei C.H. Beck in München erstmals erschienen ist. Da ich mich im zweiten Teil der Sendung ohnehin ausgiebig zu Wort melde, darf ich mich an dieser Stelle kurz halten und ohne Umschweife meinen Sendungsgast Johannes Frimmel zu selbigen kommen lassen. Erstes Kapitel: Gesunder Menschenverstand und Rückkehr zur Natur. Vergeblich beklagt sich die Vernunft, dass das Vorurteil die Welt regiert. Denn wenn sie selbst die Welt regieren will, muss sie sich ebenfalls in ein Vorurteil verwandeln. Taine. Kulturzeitalter und Erdzeitalter. In unserer bisherigen Darstellung haben wir uns des Hilfsmittels bedient, den Gang der kulturhistorischen Entwicklung in einzelne größere Abschnitte zu zerlegen, die gleich Bühnenbildern oder Romankapiteln aufeinander folgten. Erst kam die Spätscholastik, dann die Renaissance, dann die Reformation, dann die Barocke, schließlich das Rokoko. Bei dieser Gliederung waren freilich gewisse Ungenauigkeiten, Willkürlichkeiten und Entstellungen nicht zu vermeiden. Aber in einer solchen fälschenden Vereinfachung und Adaptierung der Wirklichkeit besteht nun einmal das Wesen aller Wissenschaft, aller Kunst und überhaupt aller menschlichen Geistestätigkeit. So notwendig es nun ist, derlei eigenmächtige Gruppierungen immer wieder vorzunehmen, so unerlässlich ist es andererseits, sich über ihren illegitimen Charakter keinen Illusionen hinzugeben und das Gefühl ihrer tatsächlichen Unrichtigkeit niemals aus dem Bewusstsein oder wenigstens dem Unterbewusstsein zu verlieren. Dass zum Beispiel die Reformation die Renaissance einfach ablöste, wäre eine gänzlich schiefe Vorstellung. Denn in beiden war der Humanismus eine der treibenden Hauptkräfte und die italienische Hochrenaissance fällt in die Jahrzehnte der stärksten Wirksamkeit Luthers. Am günstigsten lag es beim Barockzeitalter. Hier konnten wir ohne allzu große Gewaltsamkeit eine Periodisierung in Vorbarocke oder Gegenreformation, Vollbarocke oder Grand Siècle und Spätbarocke oder Rokoko vornehmen und sogar wagen, bestimmte Jahreszahlen als Schnittpunkte anzusetzen. Wollten wir versuchen, die wahren Beziehungen, in denen die einzelnen Kulturzeitalter zueinander stehen, an einem Gleichnis zu verdeutlichen, so könnten wir vielleicht sagen, es verhalte sich mit ihnen ähnlich wie mit den Erdzeitaltern, die die Geologie annimmt, indem sie drei große Perioden konstatiert. Die primäre oder paläozoische, die sekundäre oder mesozoische und die tertiäre oder känozoische. In der ersten gab es nur Fische und noch niedrigere Lebewesen. In der zweiten tauchten die Reptilien auf, in der dritten die Vögel und Säugetiere. Es existierten natürlich auch in der zweiten Periode noch Fische und in der dritten noch Fische und Reptilien, wie sie bis zum heutigen Tage existieren. Diese Formen gaben aber sozusagen nicht mehr den Ton an. Vielmehr ist in jedem der drei Zeitalter ein anderer Tierstamm durch Zahl und Artenreichtum der führende. Im Altertum die Fische, im Mittelalter die Kriechtiere, in der Neuzeit die Säugetiere. In analoger Weise sind auch die einzelnen Kulturzeitalter immer durch eine bestimmte Menschenspezies charakterisiert, die dominiert, obschon die früheren neben ihr weiterleben. So gibt es zum Beispiel noch heute auf dem flachen Land zahlreiche Individuen, die sich auf der Stufe der Karolingerzeit befinden. Das Bürgertum der deutschen Kleinstädte repräsentiert ungefähr den Kulturzustand der Reformationszeit und viele Angehörige unseres Lehrstands wären nach Umfang und Inhalt ihres Gesichtskreises ins Zeitalter der Aufklärung einzureihen. Manche Arten allerdings sind vollkommen verschwunden. Der antike Mensch zum Beispiel ist ebenso ausgestorben wie der Sauriertypus und gibt gleich diesem nur noch in allerlei Abdrucken und Versteinerungen einige Kunde von seinem Wesen. Die dreierlei Vorstellungsmassen. Bei dem Abschnitt, den wir jetzt zu betrachten haben, der Zeit vom Siebenjährigen Krieg bis zum Wiener Kongress, wäre aber auch diese einschränkende Vergleichung mit den Erdzeitaltern nicht mehr zutreffend. Es sind drei Hauptströmungen, die diesen Zeitraum erfüllen. Wir bezeichnen sie mit den Stichworten Aufklärung, Revolution und Klassizismus. Unter Aufklärung verstehen wir in Übereinstimmung mit der allgemein üblichen Terminologie jene extrem rationalistische Richtung, die wir in ihren Vorstufen bereits kennengelernt haben. Der einflussreichste Repräsentant dieser ersten Aufklärungsetappe war in England Locke, in Frankreich Voltaire, in Deutschland Wolff. Auch die Bezeichnung Klassizismus dürfte kaum Missverständnissen ausgesetzt sein. Der Ausdruck Revolution bedarf jedoch einer Erklärung. Wir fassen nämlich unter diesem Generalnenner alle jene Bewegungen zusammen, die sich gegen das herrschende, eingelebte, bisherige richten, einerlei, ob sie sich auf das Gebiet der Politik, der Kunst oder der Weltanschauung erstrecken. Ihre Ziele sind Neuordnung des Staats und der Gesellschaft, Verbannung jeglicher ästhetischen Regel, Entthronung des Verstandes durch das Gefühl und dies alles im Namen der Rückkehr zur Natur. Wären nicht Zweideutigkeiten zu befürchten, so könnte man diese ganze Strömung auch die naturalistische oder die aktivistische nennen. Um nun das Verhältnis zwischen diesen drei Grundrichtungen klarzustellen, müssen wir zu einer anderen geologischen Parallele greifen. Man unterscheidet bekanntlich geschichtete und massige Formationen. Die ersteren zeigen verschiedene Gesteine, wie in Stockwerken übereinander gelagert, die letzteren bilden einen Block, in dem allerlei Felsarten durcheinander gemischt sind. Es verhielt sich nun in unserem Falle keineswegs so, dass die dreierlei Vorstellungsmassen sedimentär angeordnet waren, sodass erst die Aufklärungsschicht gekommen wäre, dann die revolutionäre Schicht, schließlich die klassizistische, wie etwa bei einem Berge Sandstein, Schiefer und Kalkstein aufeinander folgen. Vielmehr trat das ein, was der Petrograf als durchgreifende Lagerung bezeichnet. Der ganze Zeitraum war von aufklärerischen, revolutionären, klassizistischen Tendenzen durchsetzt. Nur höchstens so viel ließe sich behaupten, dass für die Aufklärung die Jahre von der Mitte des Jahrhunderts bis ungefähr 1770 das stärkste und weiteste Machtgebiet bedeutet haben, dass sie in dem darauffolgenden Vierteljahrhundert, etwa zwischen 1770 und 1795, von der revolutionären Strömung in der Vorherrschaft abgelöst wurde und dass in den beiden letzten Jahrzehnten des Zeitraums von 1795 bis 1815 der Klassizismus zum vollen Sieg gelangte. Oder, um in unserem Bild zu bleiben, in jeder Gebirgspartie überwirkt eine andere der drei Gesteinsarten, aber alle drei gehen durch den ganzen Stock. Schon am Anfang der Periode tritt jede der drei Bewegungen mit einer entscheidenden und richtunggebenden Tat hervor. Die Enzyklopädie, der Mauerbrecher der französischen Aufklärung, beginnt kurz nach der Mitte des Jahrhunderts zu erscheinen. Rousseaus Contrat social, der Code der französischen Revolution, tritt ein Jahr vor der Beendigung des Siebenjährigen Krieges an die Öffentlichkeit. Winckelmanns Kunstgeschichte, die Bibel des Klassizismus, wird ein Jahr nach dem Friedensschluss publiziert. Und andererseits kulminieren alle drei Bewegungen erst am Ende des Zeitraums. Die Aufklärung in Kant, die Revolution in Napoleon, der Klassizismus in Goethe. Auf dem Gebiet der politischen Geschichte macht das Weltereignis der Französischen Revolution eine deutliche Zäsur, die die Periode in zwei ziemlich verschiedene Hälften teilt. Wir werden den Gang unserer Erzählung zunächst nicht über diesen Grenzstein hinausführen und nur auf dem Gebiet der Naturforschung zur Vermeidung späterer Wiederholungen unsere Betrachtung bis zum Ende des Jahrhunderts erstrecken. Der Erste Weltkrieg. Der Siebenjährige Krieg bedeutete für Europa ein Doppeltes. Erstens bot er, indem er Friedrich dem Großen Gelegenheit gab, seine Genialität aufs Glänzendste zu entfalten, den Völkern ein Schauspiel, wie sie es seit Jahrhunderten nicht erlebt hatten. Sodann war er aber auch der Erste Weltkrieg im modernen Sinne, denn er wurde zugleich in vier Weltteilen geführt und das eigentliche Kampfobjekt waren die Kolonien. Während man um einige preußische Länderfetzen zu streiten glaubte, ging es in Wahrheit um unermesslich reiche und ausgedehnte Gebiete in Ostindien und Nordamerika. Kanada wurde bei Rossbach erobert. Ein Zusammenhang, den jedoch nur die englischen Staatsmänner voll begriffen. Der Erfinder des Siebenjährigen Krieges ist der österreichische Minister Graf Kaunitz, der gegen Preußen eine ähnliche Eingreisungspolitik betrieb wie anderthalb Jahrhunderte später Eduard VII. Gegen Deutschland. Ursprünglich Befürworter des endgültigen Verzichts auf Schlesien, erblickte er später seinen Lebensinhalt im Abaissement Preußens und dessen diplomatischer Vorbereitung. Sein Plan, den er die große Idee nannte und mit unerschütterlicher Zähigkeit verfolgte, war die Vereinigung Österreichs, Russlands und Frankreichs gegen Friedrich den Großen. Er war mehrere Jahre als Gesandter am Hof von Versailles tätig gewesen und dort ein solcher Galomane geworden, dass er so tat, als ob er Deutsch nur Rade brechen könne. Gegen die drohende Umfassung durch die Großmächte schloss Friedrich 1756 mit England die Westminster-Konvention, in der beide Mächte sich verpflichteten, den Einmarsch fremder Truppen in deutsches Gebiet mit vereinigten Streitkräften zu verhindern. Dieser reine Defensivvertrag führte zum Abschluss des französisch-österreichischen Bündnisses, das von Seiten Frankreichs, das dabei nur verlieren konnte, ein beispielloser, nur durch die chaotischen Regierungsverhältnisse erklärlicher Nonsens war. Auf den außereuropäischen Kriegsschauplätzen standen sich als Hauptgegner England und Frankreich gegenüber, die ihm aufgrund des bourbonischen Familienpakts Spanien an die Seite trat. Die englischen Streitkräfte waren fast überall siegreich. Im Frieden von Paris zedierte Frankreich an England Kanada und die östliche Hälfte von Louisiana, während die westliche an Spanien fiel und wurde somit vollständig aus Amerika verdrängt. Ferner das Gebiet am Senegal, das es aber 20 Jahre später im Frieden von Versailles wieder zurückerhielt. In Ostindien wurde der alte Besitzstand wiederhergestellt, aber Frankreich verzichtete auf militärische Niederlassungen, was so viel wie die britische Alleinherrschaft bedeutete. Im Übrigen war England ein sehr egoistischer und unzuverlässiger und sogar perfider Bundesgenosse Preußens. Sowohl Georg II. Wie Georg III. Waren Friedrich dem Großen persönlich abgeneigt. Nur William Pitt, der große imperialistische Staatsmann, dem England alle Erfolge in diesem Kriege verdankte, unterstützte Preußen im wohlverstandenen englischen Interesse, wurde aber später von dem preußenfeindlichen Lord Bute gestürzt. Die Haltung Russlands wurde in allen Phasen des Kampfes nur durch die subjektiven Gefühle seiner Herrscher bestimmt. Elisabeth hasste Friedrich, der seine gekrönte Hure genannt hatte, und griff daher sogleich in den Krieg ein. Peter III. War ein glühender Bewunderer des Königs und verbündete sich mit ihm. Katharina II. Hatte für ihn weder Abscheu noch Verehrung und blieb daher neutral. Auch Schweden war durch die Hoffnung auf Rückgewinn gelockt, der Koalition beigetreten, blieb aber untätig. Das Reich erklärte sich ebenfalls gegen Friedrich, brachte jedoch nur eine elende Armee zusammen, die dem Bund mehr schadete als nützte. Sachsen lauerte unter heuchlerischen Neutralitätsversicherungen auf den Moment des Eingreifens, wurde aber von Friedrich sogleich beim Ausbruch der Feindseligkeiten besetzt und während des ganzen Krieges als preußisches Gebiet behandelt. Was Maria Theresia anlangt, so hat sie in diesem Kampfe nur antideutsche Ziele verfochten. Hätten die Einkreisungsmächte gesiegt, so wäre Ostpreußen russisch, Pommern schwedisch und Belgien, das die Kaiserin bereitwillig ausgetauscht hätte, französisch geworden, nur damit Schlesien wieder österreichisch, das heißt halbslawisch, werde. Die drei Krisen des Siebenjährigen Kriegs. Friedrichs ebenso einfacher wie genialer Plan war der Stoß ins Herz Österreichs, ehe Russland und Frankreich fertig oder auch nur entschlossen wären. Zu diesem Zweck rückte er in Sachsen ein und schlug die zum Entsatz herbeigeeilte österreichische Armee bei Lobositz, wodurch das Land verloren ging und als sehr wertvolle Operationsbasis in seinen dauernden Besitz gelangte. Im Frühling des nächsten Jahres zog er den Österreichern bis in die Nähe von Prag entgegen, wo sie, nachdem seine Infanterie schon zu weichen begonnen hatte, durch die Werft der Kavallerie und den Opfertod Schwerins eine entscheidende Niederlage erlitten. Der Sommer aber brachte drei Misserfolge. Friedrich war so unvorsichtig, Daun in fast uneinnehmbarer Stellung bei Colin anzugreifen und musste, unter fürchterlichen Verlusten zurückgehend, Böhmen aufgeben, wodurch sein ganzes ursprüngliches Konzept in sehr ungünstiger Weise verschoben wurde. Die Engländer wurden bei Hastenbeck von den Franzosen geschlagen, die Hannover besetzten und sich mit dem Reichsheer vereinigten. Die Russen siegten bei Großjägersdorf. Damit war die konzentrische Erdrückung, auf die es die Koalition abgesehen hatte, fast zur Wirklichkeit geworden und der Krieg in seine erste Krise getreten. Aber Friedrich gab die Partie noch nicht auf und warf sich mit unglaublicher Tatkraft, Umsicht und Schnelligkeit jedem einzelnen seiner Feinde vernichtend entgegen. Den Franzosen bei Rossbach, den Österreichern bei Leuthen und den Russen bei Zorndorf. Diesen drei glänzenden Siegen folgte allerdings die Niederlage bei Hochkirch durch Laudon und Daun, von der er sich aber sehr rasch erholte. Das vierte Kriegsjahr hingegen brachte die zweite große Krise durch drohende gänzliche Erschöpfung. Die Schlacht von Kunersdorf gegen die Russen und Österreicher, in ihrer ersten Hälfte bereits gewonnen, ging vollständig verloren und bei Maxen kapitulierte General Fink mit 13.000 Mann. Wiederum aber gelang es Friedrich, sich durch überraschende Erfolge zu restaurieren, indem er Laudon bei Liegnitz und Daun bei Torgau schlug. Im Jahr 1761 versetzte ihn jedoch der Rücktritt Pitts in die dritte und gefährlichste Krise, aus der nur der Tod der Zarin Elisabeth befreite. Eine neuerliche Niederlage der Österreicher bei Burkersdorf, der Friedensschluss zwischen England und Frankreich und die drohende Haltung der Türkei zwangen endlich Maria Theresia zum Frieden von Hubertusburg, aus dem sie als einzigen Gewinn die Zusage der preußischen Kurstimme für die Kaiserwahl ihres Sohnes davontrug. Die friederizianische Großmacht. Die Tatsache, dass Friedrich sich in diesem Verteidigungskampfe behauptete, findet in seinen außerordentlichen strategischen und organisatorischen Fähigkeiten keine zureichende Begründung. Sie lässt sich nur mystisch erklären. Aus der tiefen Angst aller Mediokritäten vor dem Genius, die sich scheut, zum letzten Schlag auszuholen, und aus der Kraft des Genius, die Realität seinem Willen zu unterwerfen und nach seinem Bilde zu formen. Was wir Ereignisse nennen, sind im Grunde, und zumal beim schöpferischen Menschen, nichts als Verlängerungslinien der Persönlichkeit, in die Außenwelt projizierte, zu Tatsachen geronnene Charaktereigenschaften. Das Genie schreitet durch die Welt als rätselhaftes Fatum und Ausstrahlung einer überweltlichen anonymen Kraft, die ihm selbst nicht selten Schauder einflößt. So haben Goethe und Nietzsche, Michelangelo und Beethoven sich auf gewissen Höhepunkten ihres Lebens empfunden. So hat das Volk stets seine großen Helden angeschaut. Die letzte dieser Legendengestalten, die Europa erlebt hat, war Bismarck. Was man Macht nennt, Macht über Menschen und Dinge, Völker und Erdteile fließt aus dieser Quelle. Es hat in jenem 18. Jahrhundert niemals eine preußische Großmacht gegeben, sondern immer nur eine friederizianische. Und um die Wende des Jahrhunderts keine französische Übermacht, sondern bloß eine napoleonische, wie ja auch ein richtiger Instinkt der Geschichte, das römische Weltreich, das Cäsarische und die griechische Weltkultur, die alexandrinische, genannt hat. Wie fast alle großen geschichtlichen Persönlichkeiten steht Friedrich an der Wegscheide zweier Zeitalter, indem er das eine abschließt, das andere eröffnet. In ihm vereinigt sich der Absolutismus und die Artistik des Rokoko mit dem Liberalismus und der Naturalistik der Aufklärung. Doch hat er nur auf die französische Aufklärung direkt eingewirkt, auf die deutsche, deren Hauptquartier Berlin wurde, nur indirekt durch den allgemeinen geistigen Auftrieb, der von seiner Persönlichkeit ausging. Was ihn an der französischen Kultur am stärksten anzog, waren gerade ihre undeutschen Elemente. Ihr spielerischer Witz, dem die Tiefe, aber auch die Schwere fehlt. Ihr kühler und heller Skeptizismus, der an nichts glaubt als an sich selbst. Ihr alles penetrierender Esprit, den sie mit dem Mangel an naiver Schöpferkraft bezahlt. Es ist begreiflich, dass ihm die Wahl zwischen Voltaire und Nicolai, Diderot und Rambler nicht schwer fiel und dass er für so durchaus neue Phänomene wie den Götz und die Räuber oder gar die Vernunftkritik in seinem Alter kein Verständnis mehr aufbrachte. Aber es ist sonderbar, dass er auch zu Lessing niemals eine Beziehung fand, mit dem er so vieles gemeinsam hatte. Denn im Grunde hat dieser auf seinem Gebiet Ähnliches vollbracht wie der König. Er hat, nach mehreren Fronten zäh und erfindungsreich kämpfend, sich siegreich behauptet und das Reich, in dem er herrschte, zu einer europäischen Großmacht erhoben. Lieber Johannes Frimmel, vielen herzlichen Dank fürs Lesen zunächst. Hast du zu Egon Friedell einen persönlichen Bezug? Persönlichen Bezug? Ja, also was kenne ich von ihm? Natürlich seine kulturgeschichtlichen Sachen, das ist ja doch ein bisschen allgemein gut nach wie vor, Gott sei Dank. Und sonst liebe ich einfach seinen Witz, ja, würde ich sagen, dass manches, wenn man das heute, auch was wir gelesen haben, wieder liest, hört, denkt man sich wohl manchmal, ja, hat sich doch in den Einstellungen einiges verändert, aber seine Formulierungskunst, sein Witz, das wirkt noch immer. Es war also nicht deine erste Begegnung mit dem Text? Nein, das nicht. Nein, ich kannte ihn schon, ja. Du hast in den Vorgesprächen, oder besser gesagt im Vorgemäle, muss man eigentlich sagen, da hast du festgestellt, dass es dir aufgefallen ist, dass er Friedrich II. So lobt und... Ja, also er hat ja doch diese unglaubliche Verehrung der großen Männer in der Geschichte. Eben eine Zeit lang nachher nannte man das ja dann die Dead White Male in der Geschichte, die Verehrung der großen Männer sozusagen, ist etwas aus der Mode gekommen und gerade Friedrich der Große ist, wie er auch immer schreibt, der Große. Alle anderen sind nur der Erste, der Zweite, der Dritte, aber Friedrich ist immer der Große. Friedrich der Große ist hier natürlich für ihn wohl eine der großen Gestalten in der Weltgeschichte, an der er auch seine ganze eben Verehrung der Genies, der großen Persönlichkeiten entfaltet, wie man, glaube ich, an unserer Stelle heute ganz gut auch nachlesen kann. Ja, wobei das jetzt nur der kleine Nachhall der großen Eloge war, die schon vor ein paar Sendungen stattgefunden hat. Würdest du dieser Einschätzung zustimmen? Ich tue mich da ein bisschen schwerer eben mit der Verehrung von Feldherren und Kriegern. Also das ist mir fast zu viel des Guten, ja, muss ich sagen. Ja, also wie gesagt, kann man heute nicht mehr so ganz gutieren. Du hast deiner Verwunderung Ausdruck verliehen, dass er eben Friedrich dem Großen so viel Platz einräumt, hingegen Josef II. Vergleichsweise wenig. Ja, also gerade ich habe mich ein bisschen beschäftigt auch mit der Geschichte der Habsburger Monarchie und hier wohl doch eine gewisse Faszination eher für Josef II. Auch entwickeln können, der natürlich ein ganz anderer Charakter war und nicht so eine schillernde und literarisch auch begabte Persönlichkeit, aber der als Reformpolitiker doch unglaublich weit auch gegangen ist, konsequent bis radikal war und wirklich die österreichische Landschaft, politische Landschaft umgekrempelt hat. Man weiß ja, die Zentralisierungsmaßnahmen, Klosteraufhebungen und alle diese Dinge, vor allem aber auch die sogenannte Pressfreiheit und dass Josef II. Hier nur so als komischer Pedant abgetan wird, kurz, da kann ich nicht so ganz zustimmen. Na, er erwähnt ihn vorher schon immer wieder, unter anderem als eins der Beispiele für eine Aufklärung von oben verordnet, eben ohne Rücksicht auf die Gegebenheiten und auf die Gefühle der Menschen der Zeit. Da hat er zweifellos recht, ja, dass Josef II. Dann letztlich auch gescheitert ist mit seiner Politik, eben weil er da mangelnde Sensibilität einfach der Bevölkerung, die halt nicht alle diese radikalen Schritte so von vornherein mitmachen konnte, dass er da eine mangelnde Sensibilität hatte. Ja. Wir wissen heute, dass seine Hygienevorschriften, also eben, dass ein Leichnam innerhalb kürzester Zeit unter die Erde gebracht werden musste, um die damals noch akute Seuchengefahr hintanzuhalten, kurz nach seinem Tode aufgehoben wurden. Er selber hat ja eigentlich allein regiert, nur relativ kurz. 10 Jahre, ja. Von 17, also nach dem Tod von Maria Theresia, 1780 bis 1790. Ja. Und ist leider, oder aus seiner Sicht leider eben, wie du erwähnt hast, mit fast allen Reformideen gescheitert. Also es gab Aufstand in Ungarn am Schluss, in Belgien und so weiter. Und aber auch viele seiner kleinen Reformen sozusagen waren nur kurzlebig. Ja. Mhm. Was ist denn geblieben von ihm? Ja, ein gewisses josephinisches Beamtenethos, von dem spricht man manchmal noch bis heute. Es sind etwa natürlich auch seine völlige Umgestaltung der Kirchenpolitik, also das ist auch geblieben. Also man kennt viel, die Klöster wurden aufgelöst, es wurden sehr viele Pfarren gegründet, es wurden die Bistümer neu geordnet. Und manche seiner aufklärerischen Maßnahmen sind wohl geblieben auch. Ja. War das nicht so, dass viele Klöster dann sehr bald wieder zurückgegeben wurden? Ja, auch das war so, genau, ja, dass die dann, also dass das alles eigentlich wieder rückgängig, also nicht alle, aber etliche wieder rückgängig gemacht wurden von diesen Klosteraufhebungen, ja. Aber es gab ja, man macht sich halt keinen Begriff mehr, wie es noch in der Maria-Theresianischen Zeit, die ja begonnen hat mit diesen Klosteraufhebungen, schon wie unglaublich viele Klöster es gab, und in manchen Teilen der Monarchie war jeder 10., 20. Einwohner ein Mönch, nicht? Und damit war natürlich seit Josef II. Dann definitiv Schluss. Maria Theresia ist jetzt auch nicht gerade ein umfangreicher Abschnitt gewidmet gewesen, bislang zumindest. Wie man überhaupt leider feststellen muss, dass Friedell, sagen wir mal, nicht bemüht ist, Frauenbiografien in den Vordergrund zu stellen. Stichwort Dead White Male, das sind die großen Helden der Geschichte, und da wird die Marie-Therese wohl etwas stiefmütterlich behandelt, weil ich denke, sie hätte als Persönlichkeit wohl auch einiges hergegeben, gerade für farbige Schilderungen, wie Friedell sie liebt. Sie war ja doch eine sehr entschlossene Politikerin, die genau wusste, was sie wollte, die gute Ratgeber um sich versammelt hat. Und um die sich ja viele Anekdoten auch ranken. Also ja, da hat er ein bisschen was vergeben eigentlich, dass er da nicht auch, kann sie ja ruhig auch ironisch behandeln, ihre Bigotterie beispielsweise, aber dass er sie doch ein bisschen sehr knapp behandelt, ja. Ich habe einmal ein Buch gelesen von Hans Bankel, da ging es um die Freimaurer. Und der hat gemeint, dass einmal eine Freimaurerloge im Schloss Schönbrunn stattgefunden hätte. Ja, also man weiß, dass also ihr Mann Franz Stephan von Lothringen ein enges Naheverhältnis zur Freimaurerei hatte. Sie eben als strenge Katholikin natürlich nicht, und offiziell zugelassen wurden Logen dann auch erst später, und ihre Blütezeit hatten sie dann ja unter Josef II. Aber man weiß, dass eben gerade auch die Hocharistokratie zur Freimaurerei, die ja sehr viele Facetten hatte, von wirklich Aufklärertum bis Alchemie, Mystik, Rosenkreuzerwesen und ähnliches, aber dass viele Mitglieder der Aristokratie da sehr interessiert dran waren. Ja, Friedell ist halt der Ansicht, dass Friedrich II. Der bei weitem weitblickendere Herrscher war, der auch einen, sagen wir mal, solideren philosophischen Hintergrund hatte. Das würde er Maria Theresia absprechen. Ja, das kann man ihm sicherlich recht geben. Ja, also wie gesagt, Maria Theresia, es ist ja auch die Zeit der strengen Zensur, eine staatliche Zensurbehörde wird ins Leben gerufen, was irgendwo ja auch ein Fortschritt ist, dass das nicht mehr rein Sache der Kirche ist, aber natürlich wurde alles, was irgendwie nach Aufklärung roch, dann mal von vornherein verboten, was nicht heißt, dass es nicht gelesen wurde, aber es wurde unter Maria Theresia verboten. Ja, und sie hatte dazu sicher kein Verhältnis, und auch bei ihrem Sohn Josef beklagt man natürlich, und gerade aus Friedels Sicht, dass er eigentlich auch wenig Beziehung zur Literatur, zur Philosophie hatte. Es waren eben beides rein pragmatische Reformpolitiker, würde man heute sagen, nicht? Also die ja, Reformen, die sich um die Umgestaltung des Staates wohl bemüht haben, aber das eben in einer sehr konkret politischen Weise, ohne jetzt große philosophische Handlungsanleitungen zu suchen und ohne auch selbst literarisch begabt zu sein wie Friedrich der Große. Sind das nicht einander ein bisschen widersprechende Schienen, dass einerseits Josef II. Jetzt der liberale Aufklärer war, auf der anderen Seite aber zu diesem Zeitpunkt ein Überwachungsstaat at its best mit den damaligen Möglichkeiten existierte? Ja, also Aufklärung ist natürlich unglaublich vielseitig, facettenreich. Also ich meine, es ist irgendwo der Beginn der modernen Zeit wohl auch, und natürlich auch mit den Ambivalenzen. Also Man kann die Leute auch zu ihrem Glück zwingen, sozusagen. Da ist ja wohl Josef II. Ein Beispiel. Und Aufklärung ist eben auch sehr utilitaristisch dann oft gesehen. Und hier will man die Bürger zu ihrem Glück zwingen, zur Arbeit zwingen. Und es ist, wie auch der berühmte Satz heißt, alles für das Volk, nichts durch das Volk. Er ist natürlich der aufgeklärte Absolutismus hier sowieso eine problematische Position aus heutiger Sicht, ganz klar. Aber man kann Aufklärung natürlich nicht nur sehen als rein humanistisch jetzt orientiert, sondern eben einer Durchrationalisierung wohl des Staates, auch mit allen aus heutiger Sicht totalitären Aspekten. Friedel spricht Maria Therese als Kaiserin an, was ja streng genommen eigentlich gar nicht war. Ja, als Frau konnte sie es natürlich nicht sein. Also ihr Mann Franz Stephan war ja dann, das war ja die ganze Problematik des österreichischen Erbfolgekrieges, dass aber dann letztlich ihr Mann Franz Stephan eben zum Kaiser gekrönt wurde, der aber als Machtpolitiker immer im Schatten seiner Frau stand, obwohl er gerade, was jetzt die Aspekte der Aufklärung betrifft, Förderung der Naturwissenschaften, Sammeltätigkeiten, also etwas Naturhistorische Museum geht zu großen Teilen noch auf ihn zurück, hier eigentlich auch eine sehr interessante Persönlichkeit war, aber als Machtpolitiker, wie gesagt, ganz im Schatten von Maria Theresia. War dem tatsächlich so oder ist das jetzt eine sehr österreichische Auffassung, dass er praktisch als gewählter römischer Kaiser deutscher Nation trotzdem nur das Anhängsel seiner Gattin gewesen sei? Ja, man hat es ihm zumindest immer so, ihn immer so dargestellt, das stimmt. Ja. Wie weit es jetzt wirklich zutrifft, aber gut, wenn man sich die politischen Entscheidungen ansieht, die strategischen Entscheidungen, war es wohl zumeist schon die Maria Therese, wo er aber auch sehr bedeutend und wichtig war, was die ökonomischen Aspekte. Also er hat sich auch um das Haus Habsburg und um das Vermögen des Hauses Habsburg sehr verdient gemacht, aber er war wohl nicht der Mann so im Vordergrund, im politischen Vordergrund. Ja. Einer der Gründe, warum Friedel mit den Habsburgern so speziell hart ins Gericht geht, mag vielleicht darin zu suchen sein, wenn man sich ansieht, welche Habsburger er selbst zu Lebzeiten leiden musste. Ja, also wenn man sieht es eben die späte, schon recht verkalkte Regierung, die erstarrte von Franz Josef, also der Kaiser, wo man gedacht hat, den gab es schon immer und wird es immer geben, sozusagen, kann man das natürlich nachvollziehen, dass er das auch ein bisschen rückprojiziert hat und auch wesentlich tatkräftigere Herrscher, wie sie wohl im 18. Jahrhundert für kurze Zeit zumindest einmal unter den Habsburgern sie gegeben hat. Es waren wohl nur diese zwei Persönlichkeiten und dann Leopold der Zweite auch, der aber nur sehr kurz regiert hat und der auch eine wesentlich klügere Politik als Josef der Zweite verfolgt hat. Ist er vielleicht etwas, sieht er das zu sehr durch die franco-josephinische Brille sozusagen, vielleicht ist das auch ein Grund, das wäre durchaus überlegenswert, ja. Und auch die anderen Erzherzöge zu dieser Zeit haben sich ja auch nicht alle unbedingt durch größte Geisteskraft ausgezeichnet, zum Teil. Also mag das ein Grund sein, ja. Friedelli war ja gemeinsam mit Bolger die beiden waren die Erfinder des Erzherzogsspiels, das darin bestand, dass einer die Rolle des Erzherzogs übernommen hat, der andere die Rolle des Privatlehrers und dessen Aufgabe war es, eine Frage zu stellen, die man möglichst nicht falsch beantworten kann, wie zum Beispiel eben, wie lang dauerte der Siebenjährige Krieg, worauf selbstverständlich der Erzherzog in dem Fall ganz leicht falsch zu antworten hatte, zum Beispiel 4 Jahre. Und jetzt lag es am Lehrer wiederum zu begründen, weshalb diese Antwort richtig ist. In diesem Fall, glaube ich, ging es dann so, dass halt in der Nacht nur wenig und an Feiertagen überhaupt nicht gekämpft wurde und deswegen seien unterm Strich tatsächlich 4 Jahre zu veranschlagen. Sehr schön, ja. Wie geht's dir heute aus unserer heutigen Sicht mit diesem explizit subjektiven Geschichtsbild, das sich auch nicht davor scheut, Pauschalverurteilungen vorzunehmen? Ja, ich komme ja doch ein bisschen aus der wissenschaftlichen Perspektive. Also mein Interesse an dem Kapitel war auch, dass ich mich eben vor allem mit der Geschichte des österreichischen 18. Jahrhunderts befasst habe. Und es gibt hier auch, kann man gleich ein bisschen Werbung machen, eine Gesellschaft zur Erforschung des 18. Jahrhunderts, eine wissenschaftliche österreichische Gesellschaft, die zu diesen Themen eben immer wieder auch Symposien beispielsweise veranstaltet. Und insofern habe ich im Hinterkopf natürlich schon immer differenziertere Positionen, aber ich finde es umso erfrischender natürlich auch, wenn man so einfach drauf losschreibt, schön witzig formuliert, einfach sehr, ohne diese Skrupel sozusagen, die man immer wieder hat und die natürlich auch gerade die schriftliche Darstellung oder die Lesbarkeit dann oft sehr erschweren. Und wir hören ja auch immer wieder, was Friedel eigentlich von den Universitätsgelehrten denkt. Das kommt ja auch immer wieder. Sehr schön fand ich auch den Hinweis. Oder dann merkt man noch ein bisschen, wie er teilweise die Aufklärung einschätzt, wenn er meint, die Angehörigen unseres Lehrstands wären nach Umfang und Inhalt ihres Gesichtskreises ins Zeitalter der Aufklärung einzureihen. Also das ist wohl ein bisschen etwas Beschränktes, sowohl die Aufklärung, als auch wie er sie darstellt, als auch die Angehörigen des Lehrstandes. Aber immerhin, er hat sie nicht mit den Höhlenbewohnern. Ja, genau. Würdest du bei dieser Wiederbegegnung mit dem Text sagen, ja, das ist Friedel, so wie ich ihn in Erinnerung hatte? Oder warst du jetzt doch überrascht? Ja, ich sehe es gerade diese Kapitel vielleicht doch ein bisschen mehr jetzt schon unter den Aspekten des Spezialisten fast, könnte man vielleicht sagen, ja, ohne das jetzt mich hier in den Vordergrund zu tun, aber einfach viele Dinge, würde ich sagen, sieht die Forschung halt doch ein bisschen anders. Also gerade seine sehr bemühten Einteilungen verschiedener Schichten wie Klassizismus, Revolution und Aufklärung, das so versuchen, so gegeneinander zu setzen. Man würde das ein bisschen, sehe ich jetzt auch natürlich anders und lese es nicht mehr ganz so naiv vielleicht auch und nur um was Neues zu erfahren, also etwas skeptischer. Ja. Wo liegen da grundsätzliche Unterschiede? Ich würde sagen, dass man die Aufklärungsbewegung doch heute wesentlich umfassender sieht als Bewegung, die wirklich das gesamte Leben umgekrempelt hat. Man spricht ja auch von einer Sattelzeit so im 17. und 18. Jahrhundert, wo eben die moderne zwischen früher Neuzeit und Moderne sozusagen, also wo eben unglaublich viel sich verändert in der gesamten Lebenswelt natürlich. Und da kann man ihm zustimmen, da finde ich es schön von ihm ausgedrückt, eben als Generalnenner jene Bewegungen, die sich gegen das herrschende, eingelebte, bisherige richten, einerseits aber sich auf das Gebiet der Politik, Kunst oder Weltanschauung erstrecken. Eben Ziele, Neuordnung des Staats und der Gesellschaft, Verbannung jeglicher ästhetischen Regel, Entthronung des Verstandes durch das Gefühl. Also das ist eigentlich hier schön zusammengefasst, eine wirklich Bewegung, die wirklich die ganze Gesellschaft auch erfasst hat. Und auch die Philosophie der Aufklärung, die ja doch etwas abwertet zum Teil, würde ich sagen, ist ganz interessant, dass eigentlich gerade in der Zeit, wie erschienen ist, Friedels Kulturgeschichte ja eine doch große Um- und Neubewertung der Aufklärungsphilosophie durch Ernst Cassirer, also bis heute ein Standardwerk, die Philosophie der Aufklärung, wo er das eigentlich sehr interessant zeigt, eben diese große Bewegung eben dieser universellen Kritik und Umformung auch ja, der Philosophie in dieser Zeit. Der große Philosoph der Aufklärung war wahrscheinlich Voltaire, also jedenfalls sieht ihn Friedel so. Sein Gegenpunkt war Rousseau. Mhm. Wie würdest du sehen aus der heutigen Betrachtung, wer war der Einflussreichere? Also jetzt, von wem stammen wir ab sozusagen? Mhm. Ja, also vielleicht sieht man es, oder ich auch wieder jetzt auch subjektiv fast ein bisschen umgekehrt. Da Voltaire in seiner Zeit natürlich unglaublich wirkend, ja, als während Rousseau mit seiner eben radikalen Subjektivität und mit seinen Grundgedanken, die er ein bisschen skeptisch oder ziemlich skeptisch sieht. Also er macht hier eigentlich einen schönen dramaturgischen Effekt. Voltaire gegen Rousseau und eindeutiger Sieger ist der Voltaire, nicht nur nach Punkten, sondern ein K.O.-Sieg, könnte man sagen. Also Rousseau mag er nicht wirklich. Ich würde sagen, dass wohl auf längere Frist vielleicht eben mit seiner, etwa die Konfession, diese radikale Subjektivität in den Vordergrund gestellt wird, also diese schonungslose Lebensbeschreibung, wie sie auch im Detail wohl auch dann durchaus natürlich nicht so wahrhaftig ist, wie er das darstellt, aber allein dieser Gestus, nicht der Autobiografie, da auch, es ist ja die Zeit, wo etwa auch die Anthropologie aufkommt, also überhaupt die Seelenkunde und solche Dinge. Und nicht zuletzt auch als Romancier natürlich war, so unleserlich teilweise heute seine Romane sind, worauf ja auch Friedel hinweist, war er als Romancier dann doch unglaublich einflussreich, also Strömung der Empfindsamkeit und eben ganz neue Form des subjektiven Romanes. Ja, die Aufklärung ist ja sozusagen über die Romantik und durch die Romantik hindurch auf uns gekommen. Mhm. Und ja, also und vielleicht folgt doch hier Friedel ein bisschen noch dem Bild, dem abwertenden Bild, den die Romantik teilweise auf die Aufklärung hatte. Etwa auch der Hinweis, der bei ihm auch manchmal kommt, der Geschichtsfeindlichkeit der Aufklärung, also dass man hier eben alles nur trocken, pedantisch, rationalistisch nach einem gewissen Maßregeln interpretiert, während eben etwa Kassierer dann deutlich darauf hingewiesen hat, dass auch die Aufklärungsphase die Zeit ist, wo so etwas wie ein modernes Geschichtsbewusstsein, von dem natürlich dann die Romantik sehr geprägt ist und auch wir alle noch geprägt sind in dieser Zeit, das eigentlich auch in der Philosophie entsteht. Die angesprochene Gesellschaft zur Erforschung des 18. Jahrhunderts, wie kann man sich das vorstellen? Das 18. Jahrhundert ist ja jetzt schon einige Jahrhunderte ganz gut beforscht. Wie entsteht da ein Erkenntnisgewinn durch die Neubewertung, weil sich unsere Position über die Zeit geändert hat und wir die Dinge anders sehen? Oder gibt es da auch sozusagen Sensationsfunde auf irgendwelchen Dachböden? Es ist auch in den Archiven natürlich noch immer viel zu entdecken und gerade Wien hat ja Gott sei Dank sehr reiche Archive auch, also gerade was eben natürlich Geschichte des Heiligen Römischen Reiches, Habsburger Monarchie und so weiter betrifft. Grundsätzlich ja, geht es wohl auch darum, einfach neue Perspektiven zu entwickeln. Und man sieht ja, wenn man jetzt vergleicht Friedels Sicht aufs 18. Jahrhundert und unsere heutige, wo ich nur ein paar Dinge angedeutet habe, dass sich da sehr, sehr viel geändert hat. Und diese Gesellschaft ist auch deshalb eben da interessant, weil sie sehr interdisziplinär arbeitet. Also es sind nicht nur Historiker, sondern ich bin ja eigentlich ein Germanist und Komparatist. Es sind Literaturwissenschaftler, Kunsthistoriker natürlich auch stark vertreten. Also die Zeit des großen Barock, der großen Barockarchitektur in Österreich, Musikhistoriker und so weiter. Und hier soll sich ein interdisziplinäres Gespräch eben entwickeln. Also wie gesagt, es gibt regelmäßig Symposien. Also wir haben eben vor 2 Jahren zu Franz Stephan von Lothringen, der ein Jubiläum hatte, dann ein Symposium auch veranstaltet, wo es ihm oft darum ging, ihn etwas neu zu bewerten, etwas aufzuwerten, den Herrn, der so im Schatten Maria Theresias immer gestanden ist. Und vielleicht besonders erwähnenswert, dass die österreichische Gesellschaft im Rahmen einer Weltgesellschaft ist. Das heißt, es gibt eben weltweit nationale Gesellschaften zur Erforschung des 18. Jahrhunderts, eben dieser Aufklärungszeit, speziell natürlich auch in England, Frankreich, den USA, aber auch in kleineren Ländern, auch in den osteuropäischen Ländern, in den sozusagen Nachfolgeländern der Habsburger Monarchie. Und diese internationale Gesellschaft macht alle 4 Jahre einen Weltkongress und nächstes Jahr ist es wieder soweit und dieser Weltkongress wird in Graz stattfinden und zwar vom 25. bis zum 29. Juli sollten Sie zufällig in der Zeit in Graz sein. Und hier ist es eben ein Anliegen, auch natürlich neben den großen Namen, die immer wieder diskutiert werden, eben die auch alle diskutiert werden bei Friedel, auch eben das österreichische 18. Jahrhundert und das habsburgische sozusagen in den Mittelpunkt zu stellen. Gab es Frauen, die großen Einfluss genommen haben? Ja, also ich würde sagen, da ist das 18. Jahrhundert doch auch ein sehr faszinierendes Beispiel, wie eben Frauen wie Katharina die Zweite oder auch die Große genannt oder Maria Theresia sehr einflussreich als absolutistische Herrscherinnen Politik machen konnten. Tendenziell ist natürlich auch das 18. Jahrhundert eben Stichwort Bürgertum die Zeit, wo sich die bürgerliche Familie mit ihrer festen Rollenverteilung zu etablieren beginnt. Also ja, die Trennung von Arbeitswelt und Haushalt und natürlich die Frau, die für den Haushalt zuständig zu sein hat, der Mann für das Einkommen zu schaffen. Also das ist die Zeit, kann man auch sagen, wo sich das verfestigt. Also insofern stimmt das natürlich, ja, dass sich diese Rollenbilder eigentlich, wie wir sie heute kennen oder heute auch wieder zu überwinden versuchen, in dieser Zeit sich etablieren. Ja. Es ist die Zeit, in der sich die Rollenbilder gebildet haben, die uns heute in der Auflösung so schwer zu schaffen machen. Genau, ganz genau. Ja, und insofern ist das eben das 18. Jahrhundert eine sehr faszinierende Zeit, weil sehr viel sich bildet und natürlich auch noch im Fluss ist, diskutiert wird, was dann im 19. Jahrhundert auch schon wieder erstarrt, sozusagen, nicht? Stichwort eben Bürgertum beispielsweise. Ja, etwas Neues natürlich in dieser Zeit ist auch Stichwort Leserevolution, also eben natürlich Roman kommt auf, also eine ganz neue Freizeitgestaltung, könnte man vielleicht sagen, oder überhaupt erst so etwas wie Freizeit mit diesen Rollenbildern, die sich verfestigen. Und auch das ist natürlich was ganz Modernes, also die Art von Literaturkonsum überhaupt, Zerstreuungs, sowas wie Freizeit, Unterhaltung als bürgerliches, fast schon Massenphänomen, wenn es damals natürlich auch nur kleine Kreise waren, ganz klar. Das ist auch etwas, was in dieser Zeit eigentlich entsteht. Also ja, der Roman natürlich ist die große Form, eben, wir haben Rousseau schon erwähnt, in der Zeit, die einen Siegeszug erlebt, aber auch andere Formen der Belletristik. Das heißt, Freizeit war vor dem den Fürstenhöfen, grob gesagt, vorbehalten. Ja, wobei der absolutistische Fürst war ja eigentlich auch immer im Dienst irgendwo, oder? Wenn wir an Ludwig den 14. denken, wo ja das Leben im Zeremoniell völlig festgelegt war natürlich und eigentlich alles seine Bedeutung hatte. Also kann man da eigentlich auch nicht wirklich sprechen von dieser Trennung zwischen Beruf und Freizeit, würde ich sagen. Das heißt, der Begriff der Privatperson hat sich damals erst begonnen herauszubilden. Das ist sicher auch etwas eigentlich Entscheidendes, würde ich sagen, ja, in dieser Zeit. Ja, das ist so etwas, dass man, das natürlich auch schon mit der absolutistischen Theorie zusammenhängt, dass man so etwas wie öffentliche Person und Privatperson einfach strikt trennt. Ja. Und natürlich das Bürgertum ist dann eine Schicht, die eben ihre Privatheit sehr pflegt. Nicht? Ja. Was würdest du sagen, ist die größte Erkenntnis der letzten Jahre in der Forschung über das 18. Jahrhundert? Oh, das traue ich mich nicht zu sagen, da bin ich nicht der Berufene, würde ich sagen. Aber was für mich interessante Erkenntnisse sind, ist eben interessante Erkenntnis insofern, weil ich mich damit viel befasst habe, ist sozusagen dieser Siegeszug einer Öffentlichkeit, also das ist ja auch ein Stichwort der Aufklärungsforschung seit Jürgen Habermas, eben die literarische Öffentlichkeit, die politische Öffentlichkeit, die sich in dieser Zeit bildet, also eine kritische Öffentlichkeit sozusagen. Und wie das etwa gefördert wurde, entstanden ist durch den Buchdruck, durch diese Leserevolution, einfach durch eine ganz neue, mit über Druck vermittelte Öffentlichkeit, wie sich das bildet, also das ist auch ein Thema, ich glaube Friedel, ich weiß jetzt gar nicht, ob er auch darüber spricht, die berühmte Broschürenflut unter Josef II., die man auch bisher eigentlich immer recht negativ lange Zeit gesehen hat, eben weil das so Pamphlete sind, Schmierereien sozusagen ohne literarischen Wert auf primitivem Niveau, aber dennoch ein sehr interessantes Phänomen ist, plötzlich entstehen unglaublich viele Druckereien und unglaublich viele dieser kleinen Broschüren, die sehr billig waren und die sehr großen Absatz finden und wo alles ganz freimütig offen diskutiert wird. Die Kirchenpolitik, jetzt fällt mir ein, es wird das eine, die berühmte Schrift erwähnt, die schon zeigt, wie offen da eigentlich diskutiert wurde. Diese Schrift, die heißt, warum wird Kaiser Josef II. Vom Volke nicht geliebt? Das war eine sehr verbreitete Broschüre und der Kaiser hat sie dann ja auch doch entschlossen, diese Broschüre nicht zu verbieten. Nicht? Also man sieht, dass dass da ganz neue Formen einer publizistischen Öffentlichkeit auch entstehen, natürlich im 18. Jahrhundert und auch in dem so katholisch rückständigen Habsburger Reich, wie man es immer gesehen hat, auch es so etwas gibt in der Zeit in durchaus radikaler Form. Könnte man sagen, dass das heutige Internet eine Art Leserevolution 2.0 ist? Ja, also 2.0 sagt man eigentlich schon, dass die im 19. Jahrhundert stattgefunden hat, weil 1.0 wäre sozusagen wirklich die neue Form des Lesens von Belletristik, konsumierendes Lesen, aber noch immer eine kleine Schicht natürlich, die das macht. Und im 19. Jahrhundert hat sich das auch durch technologische Neuerungen, durch die allgemeine Alphabetisierung mal sehr ausgeweitet. Also eben Massenpresse gibt es erst seit dem 19. Jahrhundert und jetzt, ja, das ist natürlich eine sehr spannende Frage, wie sich das entwickelt, aber das ist immer so im Fluss, das ist schwierig natürlich abzuschätzen ist, aber es ist keine Frage, dass wir in einer medialen Revolution drinnen sind, also die, wenn überhaupt, eben mit diesen zwei Leserevolutionen zu vergleichen ist, aber wahrscheinlich muss man eben bis zu Gutenberg zurückgehen, um eine vergleichbare Veränderung in der Kommunikationsstruktur, wie wir sie erleben, da zu finden. Ja. Aber wie gesagt, das ist eine schwierige Frage, weil alle diese Dinge, wo so mittendrin steckt, es ist ja ganz schwierig, das zu beurteilen. Und insofern ist das ja, kommen wir wieder aufs 18. Jahrhundert zurück, eben besonders wertvoll, auch wenn man hier Phänomene doch mit einer gewissen historischen Distanz schon sehen kann und natürlich auch sehr plastisch und von verschiedenen Aspekten schon beobachten kann, nicht? Wo man sich in der Gegenwart schwer tut. Also in der Gegenwart sind wir, finde ich, irgendwie alle Dilettanten, was sie betrifft, entweder alle Experten oder alle Dilettanten. Wobei Dilettant, wie wir von Friedel wissen, eigentlich jeder wahre Gelehrte ist, oder? Sie hörten eine Ausgabe der kommentierten Radiolesung von Egon Friedels Kulturgeschichte der Neuzeit auf Orange 94.0. Mein heutiger Sendungsgast war Johannes Frimmel. Die nächste Ausgabe können Sie Donnerstag, den 30. September 2010, wie immer 12 bis 13 Uhr hören. Informationen zu den einzelnen Sendungen sind auf dem Website von Orange 94.0 unter o94.at zu finden. Alle bisherigen Ausstrahlungen können im Internet unter no-na.net/Friedel nachgehört werden. Gestaltung der Sendereihe Herbert Gnauer. Mit freundlicher Genehmigung des Verlags CH Beck München.